Nein, sagte meine Mutter, und du meine Güte, was willst du denn mit diesem billigen Ding? Da ist doch niemals etwas von Bedeutung drin. Schluss aus, ich kauf dir keine Wundertüte. Und dabei blieb es. Kindheit lang. An der A3 stand zwar das Wundertütenwerk, in dem die Tüten, auf denen ach so vielversprechend Sterneblüten entstanden, doch wir fuhren stets vorbei. Der neonblaue Namenszug an der Fassade hat sich mir zugeflüstert. Jahr für Jahr. Bis die Buchstaben nacheinander starben. Als auch das großgeschwungene W erloschen war, blieb nur noch eine Fabrikruine ohne Farben. Zu spät, wisperte sie mir zu. Wie schade.